gegenseitig aus. Oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich bei dir allein? Ey, schaff das Schatz, was nicht mehr aus. In meinem Bauch hält meinen auf und mein kleines Kopf aus. Es ist was passiert? Da reißen wir uns gegenseitig aus. Oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich bei dir allein? Ey, schaff das Schatz, was nicht mehr aus. In meinem Bauch hält meinen auf und mein kleines Kopf aus. Es ist was passiert? Da reißen wir uns gegenseitig. Reißen wir uns gegenseitig. Reißen wir uns. Reißen wir uns. Reißen, reißen, reißen, reißen. Reißen wir uns gegenseitig raus. Oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich bald wieder allein? Ey, Schatz, kann ich halt was nicht mehr aus. Du bist meinen Bauch und ich deinen auf und mein kleines Herz bei uns. Das ist was wie Winter. Reißen wir uns gegenseitig aus. Oder reiten wir uns rein? Hältst du mich lang genug aus? Bin ich bald wieder allein? Ey, Schatz, kann ich halt